bicho rico é feliz. Quem não tem lixo se dança, se dança, se dança, se dança. Assim é o mundo, meu bem. Assim é o mundo, meu bem. Quem tem lixo rico é feliz. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0. Aqui é a Rádio Mama Terra, diretamente da Rádio Tide 96.0. Ostrum, você acabou de falar aqui na pausa, quando nós estávamos escutando a música, que você também já trabalhou também em um ateliê. Conte aí a sua história, a sua experiência. Ja, Flavio hat mich gerade gefragt, während der Pause fiel mir auf einmal ein, dass ich ja mit meiner Freundin auch ein Atelier hatte. Und ich hatte mein Leben lang immer wieder Phasen gehabt, in denen ich gemalt hatte, sehr aktiv. Ja, es ist tatsächlich so. Ich habe das wirklich tief nicht in meinem Herzen vergraben, aus meinem Kopf verschwinden lassen. Und es ist auch wirklich so, dass ich im Augenblick wirklich immer einen Skizzenblock auf dem Küchentisch habe und Buntstifte, die man auch wunderbar verwischen kann, so mit ein bisschen Wasser oder vielleicht ein bisschen Kaffee oder so. Und es entstehen dann immer so Gedanken, ja, Gedanken schön, und Erfahrungen heraus. Ja doch, das ist, stimmt wirklich. Also, tá vendo? Ich habe então, mais um artista aqui, ja, nosso lado. Ja, ich werde, ja, das ist wirklich inspirierend, euch hier zu hören. Und es ist vor allem, finde ich, auch eine ganz tolle Idee, dass ihr euch gemeinsam zusammengetan habt, weil es macht einfach, meine Erfahrung hat gezeigt, dass es mir Spaß macht, gemeinsam zu malen. Auch man muss sich ja nicht gegenseitig permanent miteinander reden, aber vielleicht mal der eine tut was, der andere tut was und vielleicht mal hinterher sich zu fragen, irgendwas fehlt da doch. Oder fehlt da vielleicht gar nichts mehr? Ah, da entwickelt sich schon die nächste Frage draus. Und das möchte ich von jedem wissen. Wann ist ein Bild für euch fertig? Ui. Ui. Ingo, beginnt du. Ja, also für mich muss ich also eingestehen, eigentlich gar nicht. Gar nicht. Ich sehe immer noch etwas anderes, und was man verändern kann. Es ist ganz schwer, dort einen Strich zu ziehen und sagen, jetzt ist es fertig. Also so hundertprozentig bin ich mir noch nicht sicher, dass ich das sagen kann, ein Bild, was ich jetzt für mich fertiggestellt habe, dass es hundertprozentig ist. Ich sehe immer noch eine Veränderung da drin. Mhm. Und jeden Tag, wenn ich das Bild wieder betrachte, sieht das doch ein Nuance wieder anders aus. Mhm. Wahrscheinlich durch das Licht, was wir auch haben. Aber so richtig voll zufrieden bin ich eigentlich nie. Und sag mal, bist du in der Lage, auch ein Bild wegzugeben? Im Moment schon, ja. Ja. Aber ich glaube, ich habe so ein oder zwei Lieblingsstücke, da hänge ich doch sehr dran. Und da täte ich mich sehr schwer, die also wegzugeben. Mhm. Ja, das ist so. O Ingo está nos contando que para ele um quadro nunca está pronto totalmente. Sempre quando ele olha o quadro, sempre ele acha que tem que acrescentar alguma coisa, né? Porque é realmente o artista, para ele, ter um trabalho pronto, totalmente pronto, para ele é mais difícil. Né? Já. Eu faço as minhas palavras do Ingo e do Flávio. É difícil mesmo, se entrar em um consenso com a arte ou com a imagem. Sempre tem alguma coisa para mudar. Eu tiro isso pelo ser humano mesmo. Sempre o ser humano quer mudar alguma coisa em si próprio para se sentir melhor. Eu acho que para um artista, ele também sempre quer deixar mais bonito, mais atrativo, ou até mais feio, para chamar mais atenção, né? Ja, das kommt drauf an. Conceito. Für Janus, für ihn ist auch genau so, ne? Das, er denkt, dass es auch nicht so, ein Bild ist immer noch ganz komplett fertig, ne? Das gibt immer Zeit, ne? Ist euch das auch schon mal passiert, dass am Ende, also wenn man so zum Beispiel mit Grundierung anfängt und dann arbeitet man in Aquarell sich vor und auf einmal wird das Bild immer dunkler, um es dann wieder heller zu kriegen, um dann wieder drauf rumzuwischen und am Ende entstehen Berge und Hügel auf diesem Gemälde. Genau, das kann auch passieren, ne? Ja, sim, claro. Und es ist ein Exercício, ne? Para mim, a pintura para mim é um exercício. Você vai trabalhando, né, com a paciência, né, para você chegar a um ponto, chega perto daquilo que você quer, da sua ideia, da sua proposta, né? Mais tinta aqui, um outro pinta para lá, e colocar mais um montanha para ali. Isso. Ok. Ja, das ist doch sehr spannend, also künstlerisch zu arbeiten und Ideen, kreative Ideen zu haben. Ist euch eure Kreativität schon mal ausgegangen? Kennt ihr das? Ja. Also eigentlich nicht, denn ich muss sagen, wenn man mit verschiedenen Materialien zusammenarbeitet oder mit Materialien, zum Beispiel mit Gouachefarben oder mit Aquarell oder Acrylfarben, dann hat man eine große Bandbreite, mit der man arbeiten kann. Auch wenn man Collagen herstellt. Man hat ja so eine riesige Vielfalt. Und wenn man auch andere Materialien damit hineinnimmt, Sand zum Beispiel. Und zum Beispiel, was du auch gerade gesagt hast, Kaffee. Mhm. Kann man auch damit so. Das ist, sieht, Schokolade. Also, ja, also Schokolade. Es gibt so viele Möglichkeiten, das hineinfließen zu lassen. É, isso mesmo. Então, a criatividade, ela se amplia através das variadas formas, né? Das variados meios e instrumentos e materiais que você usa na pintura, né? Com o tipo de tinta, né? Com ideias, com café, com chocolate. Tecido. Né? Então, outras coisas. Móveis também. Móveis. Móveis também. Quer dizer, essa é a expansão da criatividade. É instalações, né? Instalações também, é um meio, acho, né? Que faz parte. Faz parte. Ja, jetzt möchte ich gerne noch mal wieder ein Lied einspielen, und zwar ein weiteres Stück von Milton Nascimento. Moment, das... So, jetzt geht's. Caríssimos ouvintes, obrigado. volta amanhã. Aqui é a Rádio Mama Terra, diretamente da Rádio Tide 96,0. Flávio Nascimento. Rádio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96,0. Heute im Studio zu Gast sind Ingo und Jean und wir sprechen über das Atelier 4. Flavio, jetzt kommt die nächste Runde. Ihr habt etwas, wir haben sehr viel über dieses Atelier, über euch Künstler gesprochen. Und über das Atelier 4, das gibt es am Rödingsmarkt. Und was habt ihr jetzt als nächstes anzubieten? Ja, nós vamos ter no dia 15 de dezembro o dia das portas abertas. Nós vamos abrir as portas do ateliê para visitas. Vai ser no dia 15 de dezembro, das 11 às 17 horas. Ja, also Flavio hat gerade für den 15. Dezember einen Tag der offenen Tür angekündigt und von 11 bis 17 Uhr. Atelier 4, ja. Rödingsmarkt 25. Rödingsmarkt 25. Und ihr seid natürlich alle ganz herzlich eingeladen, dort zu kommen, um euch die Künstler anzugucken, wie sie da gerade am Wirken und Werken sind. Ja, isso mesmo. Jean gostaria também de fazer convite, né? Assim, na próxima sexta, eu mais dois amigos vamos ter uma vernissagem de fotografia, que fotos que tiramos agora em setembro em Nova York, em Miami, e convidamos a todos. Onde que vai ser? Vai ser em Damtua, Alice Terraça, no Mainz. A que horas? Ab 18 Uhr. Ab 18 Uhr. Ah, also noch eine Ankündigung. Jean macht mit zwei Kollegen eine Fotoausstellung. Ja, genau. Und das ist, wie heißt das, der Ort? Die Adresse? Ja. HTK, ist die Hamburger Technische Konsule. Ah, okay. In Alster Terrasse Nummer 1 in Damtur. Die Adresse. Alster Terrasse. Nummer 1. Okay. Und das ist auch deine Schule, wo du ausgebildet wirst. Ja. Wunderbar. Ja, Flavio. Ingo, willst du auch was sagen über unsere Veranstaltung am 15. Ja, gerne. Dezember? Wir haben ja noch unsere vierte Mitstreiterin oder vierte Künstlerin noch gar nicht vorgestellt. Gilles. Das müsste eigentlich Flavio machen. Flavio kennt Gilles Soares natürlich wesentlich besser als ich. Ich kenne Gilles erst seit der Vernissage vom letzten Jahr, aber ich glaube, Flavio stellt Gilles einmal vor. Ja, nós temos uma outra companheira, uma outra colega, que é a Gilles Soares, que também é brasileira, que já pinta também há bastante tempo, que está com a gente lá no ateliê e que vai estar presente também no dia das nossas portas abertas. Gilles Soares. Und magst du kurz mal, also Gilles ist die vierte Teil, also a única mulher no grupo. Die einzige Frau, die mit in der Ateliergemeinschaft ist. Und ja. Flavio, du kennst dich schon sehr, sehr lange. Oito anos por aí. Und sag mal, welche Richtung malt sie? Kannst du das mal ganz kurz beschreiben? Gilles pinta muito figuras, pessoas, né? Geralmente em óleo, né? E também muita natureza, né? Paisagem, né? Um trabalho muito bonito. Also sie macht Öl, du machst Acryl. Yeah. Ingo macht? Ich mache Aquarell. Aquarell. Und Jean? Alles. Okay. Mistura. Das ist, liebe Zuhörer, seid gespannt drauf. Die Ateliergemeinschaft Atelier 4 lädt euch alle ein zur Tag der offenen Tür am 15. Dezember. Was ist das für ein Tag? Ein Samstag. Ein Samstag ist das. Sábado. Von 11 bis 17 Uhr. Ja, nós vamos oferecer lá um cafezinho, um chá, outras coisas. Cakes. Kuchen. Und Kunst. Und Kunst, genau. Kuchen, Kekse, Kunst. Die drei Ks, die wichtigsten des Lebens. Genau. Ja, ich bin gespannt darauf, und würde mich freuen, wenn ganz viele kommen und auch durchaus Sachen kaufen. Es ist ja schließlich, es steht an. Es steht an. Nossos trabalhos estão lá expostos, né? E podem ser adquiridos, né? Comprados. Flavio, wir hatten mal uns drüber unterhalten vor einiger Zeit und du hast gesagt, es gibt Kunst. Der Kunstmarkt ist dick besucht, also oder es ist sehr voll. Es gibt viele Angebote. Und du hattest mir gesagt, was hattest du mir gesagt, wie man sich, was musst du permanent tun? Kannst du ein bisschen darüber? Para vender? Ja. Propaganda. Propaganda. Werbung. Werbung. Divulgar. Né? Divulgar o trabalho. Através de divulgar. Trabalhar. Né? Yeah. Divulgação, trabalho, né? Talento. Talento. Ja, Talent braucht man auch. Ingo? Ja, absolut. Das gehört ja dazu. Also ein bisschen freie Gestaltung muss man schon mitbringen. Und man kann das nicht von der Stange auf einfach lernen, gut, dann kann man das mechanisch malen, aber man hat an sich das Innere, was man eigentlich gerne auch als Künstler schaffen möchte, eine gewisse Inspiration, die man da einfließen lässt, das kann nur aus einem gewissen Talent entstehen. Das kann man nicht so von der Pike auf lernen und sagen, statisch, das war's, nicht? Dann hätte ich technischer Zeichner werden können, mit Buntstiften zum Beispiel. Also das heißt, sich immer wieder präsentieren, offenbaren und vor allem auch den Mut haben, das genau, zu tun. Auch mal zu sagen, oh, ich weiß nicht, ob das so toll ist, aber den Mut aufzubringen, zu sagen, ja, ich bin gut. É, como, é, aquela pergunta que você fez, quando é que o quadro está pronto, né? Para mim, por exemplo, é quando eu não vejo mais o quadro. Okay, dass du sagst, wenn ein Bild fertig ist, dann sehe ich es nicht mehr. Du hast es verkauft. Ja, ja. Okay. Das habe ich sehr gut verstanden. Wollen wir noch ein bisschen Musik einspielen? Sim, vamos. Sergio Moreira Negro. Picadeiro de agonias, rebelião das flores, universo de alegria e religião. Transeuntes, nostalgia, o meu olhar e o seu, e o meio da avenida, só você e eu, só você e eu, só você. E eu, temos os sentidos lindos, temos nos amado indo pela estrada de capim, candeeiro transilim. Abraço no meio da noite, o meu olhar e o seu, e o meio da estrada, só você e eu. Só você e eu, só você e eu, só você e eu. Qualquer parte, qualquer onda, qualquer lugar é lugar. Lua cheia, horizonte, beijo à beira do mar. Cachoeira, mata virgem, o meu olhar e o seu. E o meio da vertigem, só você e eu, só você e eu, só você e eu, só você e eu. Thank you. temos os sentidos lindos, temos nos amado indo pela estrada de capim, candeeiro transilim. Abraço no meio da noite. Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Titel 96.0. Wir möchten uns jetzt an dieser Stelle schon von euch verabschieden. Ich bedanke mich für das Gespräch mit euch allen drei, Flavio, Jean und Ingo. Bis zum nächsten Mal. Ich verabschiede mich. Orton Gutke, Radio Mama Terra. Ja, mais uma vez estamos no final do nosso programa. Obrigado a todos, né? Prazer estar com vocês aqui no programa Radio Mama Terra, na Radio Tide. E esperamos que gostaram do programa e nos escutamos novamente na próxima semana, quarta-feira. Obrigado a vocês, obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos. Vielen Dank, dass wir hier sein durften und ich wünsche weiterhin dem Radio viel Erfolg. Obrigado, boa noite a todos, Flávio Nascimento. Fez-se noite em meu viver. Forte eu sou, mas não tem jeito. Hoje eu tenho que chorar. Minha casa não é minha e nem é meu este lugar. Estou só e não resisto. Muito tenho pra falar. Só a voz nas estradas. Já não quero parar. Meu caminho é de pé. Vou seguindo pela vida, me esquecendo de você. Eu não quero mais a morte, tenho muito que viver. Vou querer amar de novo, e se não der, não vou sofrer. Já não sonho. Hoje faço com meu braço, meu viver.